Kaffee, eine Mark, geben sich noch stinknormal und warten nur. Warten, bis die Nacht sie deckt, dann steigen sie hinauf. Spazieren gehen tagtäglich auf jedem Weg und Verlobung feiern nicht so heimlich still. Nicht den Kopf nach Weibern drehen, um für die anderen Mann zu sein, nicht seinesgleichen.